Oh Mann, jetzt werde ich schon wieder gestört hier. Okay, hat jemand einen Ripper an? Hat jemand einen Ripper an? Dann macht schnell einen Ripper an. Hallo? Hallo? Hallo? Hey. Wer ist denn da? Wer bist du denn, Mann? Bist du der Hums? Ja. Ja, fährst du einen blauen Peugeot? Nee, einen grünen Golf? Wie einen grünen Golf, Mann? Ja, einen grünen Golf. IZA 154. Ja. Du bist mir beim Aldi reingefahren, du Penner. Beim Aldi? Ja, sicher beim Aldi. Was suche ich denn beim Aldi? Du Arsch. Beim Aldi wohne ich, du Penner. Was redest du da? War ich das? Wir sehen gleich aus. Hä? Was? Was? Hörst du mich nicht? Bist du der Hassan? Wie der Hassan? Natürlich bin ich der Hassan, Mann. Uwan Hassan. Hassan, was fährst du mir rein, Mann, du Penner? Ach, du bist mir reingefahren, Mann. Ich bin dir nicht reingefahren, du bist mir reingefahren. Ich hab BMW 325. Na und? Ich hab einen Golf. Macht das was aus? Ja, sicher. Ey, ihr könnt euch ja beide treffen und was zusammen trinken gehen. Ihr seid ja beides Türken. Nee, ist egal. Ich rede jetzt mit dir. Du bist mal reingefahren beim Aldi, Mann. Redet mit mir, Alter? Nee, mit dem anderen Idioten. Mit mir? Ja. Ich bin MC Holmes, Digga. Du nix Holmes, ey. Du bist mir reingefahren, Mann. Wie, wo reingefahren? Ich bin bei deiner Freundin reingefahren. Ich bin bei deiner Sippschaft reingefahren, Mann. Du, nee, ich bin echt mal bei deiner Freundin reingefahren. Ohne Scheiß. Junge. Nee, ich meine das jetzt, ey, ohne Verarschung oder so, ne? Junge. Deine Freundin fährt doch so ein geiles Gestell, oder? Ich komme ja gleich dahin, ey. Wie? Pass mal auf, du, ey. Ey, aber ich hab Serkan hier, Mann. Das ist ein Pitbull-Ali. Das ist Pitbull-Ali. Der stand sogar in der Bild-Zeitung. Ey, hör mal, ich schnauze jetzt. Ja, okay. Du Penner, bist mal reingefahren. Ich bin noch nie in ein BMW gefahren. 25i hab ich. Was für ein I? 325. Echt? Ja, ich hab den Hums dafür bezahlt, dass er dir reinfährt. Du bist ja nur neidisch, ey. Worauf denn? Sechs Zylinder. Was für 6 Zylinder? Ich hab einen 12 Zylinder Kiefermotor, du Arsch. Aber warte mal, deine Freundin fährt doch echt so ein geiles Gestell, oder? Pass mal auf, du mit deinem Gestell, Junge. Die hat doch so ein Gestell, oder nicht, ne? Wenn ich Gestell zeige, da kriegst du einen auf die Ohren gehauen. Auf die Ohren? Ja. Machen. Was? Du kriegst direkt einen auf die Schnauze gehauen. Auf die Schnauze? Haben wir uns gehört. Ey, warte mal, aber du hast es schon mal bei mir angerufen, oder nicht? Ich hab nicht bei dir angerufen, Mann. Du bist mal reingefahren. Wie bei dir reingefahren? Bist bei mir reingefahren. Ja, und du? Du bezahlst mir jetzt. Ach, ist er in dich reingefahren von hinten? Ja, sicher. Oh, ach so. Und war's gut? Ja, sicher. Du musst ja wissen. Hat gut getan, oder was? Du musst ja wissen. Wie? Ich muss es wissen. Ich bin ja noch nicht reingefahren. Noch nicht? Aber er sagt, der Arsch war gut. Aber war gut, ne? Ey, du bezahlst... Warum bist du denn jetzt ruhig, du Habak? Ich hab dich verchromt gehabt. Was? Ist dein Arsch verchromt? Nee. Wenn die Tür, Junge, die bezahlst du mir. Okay. Und bist du M? Was M? Ja, M. Wie M? Fährst du ein M3 oder was? Nee, ein 325i! Achso, also nicht M oder W? Was für ein M oder W, Mann? Ja, ist egal. Bist du M oder W? Ich hab hier einen Zeugen, Mann, der war auch dabei. Wer denn? Soll ich dir mal geben, oder was? Ja, gib mal. Junge, der hat gesehen, wie du beim Aldi mir reingefahren bist. Die Joghurtbecher rausgetragen hast, bist du mal reingefahren. Joghurtbecher! Aber den ohne Zucker, ne? Ne, ich hab schon Anzeige gemacht, aber, ne? Aber den ohne Zucker, ne? Aha, 154. Ey, ich bin aber ist so. Was ist so? Ja, ich bin, ey, aber du aber hör mal, Mann, halt deine Fresse. Aber hör mal zu, ich bin gerade on air, ja? Was on air? Ja, hier bei Rautemusik.jam. Was für ein Jam? Kennst du Rautemusik.jam? Ne. www.rautemusik.de? Ne. Kennst du das? Ne. Das ist ein Radio. Ja, und wann? Ja, und ich muss hier vorne meine Show jetzt machen. Du kaputt gemacht, die bezahlst du mir jetzt. Ja? Ja. Und hör zu, ja? Ja. Pass auf, dann sag mir mal bitte ganz kurz, sag mir, wie viel ich bezahlen muss. Du bezahlst mir 1300. 1300, und was ist, wenn ich das nicht bezahle? Dann bezahlen, wirst du sehen, ey, Junge, dann ja. Hau ich dir die Fresse kaputt. Aber mit welcher Armee willst du mir in die Fresse hauen? Wirst sehen, ey, wenn ich... Alter, der Typ, der ihm auf die Fresse haut, muss erstmal geboren werden, ist das ey, klar? Ey, was laberst du denn, ey? Was laber ich denn? Ich hab nur zum Labern, was laberst du denn? Laberst du denn? Du verkrummter Arsch. Du verkrummter Penner. Was für verkrummter Schwanz, wenn überhaupt schon, weißt du doch. Was? Wenn überhaupt verkrummter Schwanz, weißt du doch. Gib mal Deutsch, ey. Yeah. Wir sind nicht in Anatolien. Wo denn? Ja, Deutschland. Ey, wo kommst du denn aus der Türkei her? Was? Wo kommst du denn aus der Türkei? Aus den Bergen. Hä? Aus den Bergen in Adana. Sag mal. Hä? Wo kommst du denn aus der Türkei her? Ich wohne nicht in Türkei, Mann. Wo denn? In Afrika. Nee, sag doch mal. Ey, Hassan. Junge. Was denn? Ich hau dir die Fresse kaputt, Mann. Das ist mir scheiße. Tür, Mann. Hey, welchen haben wir heute? Heute haben wir den Heute haben wir den 10. Oktober. Ne, den 8. Oktober, ne? 8. Oktober, Mann. Du bezahlst meine Tür, die habe ich von neu verchromt gehabt. Aber wann soll das denn passiert sein, wenn heute der 8. ist? Das war gestern. Gestern, am 7., ja? Ja, sicher. Welches Jahr ist denn? Wie, welches Jahr ist denn? Ja, welches Jahr? Du, weißt, Mann, verarsch mich nicht. Ne, ich wohne nicht hier. Verarsch mich nicht. Wie? Du bist mit deinem Golf in mein BMW reingefahren. Ja, ja, sicher. 25i. Ja, sicher. Ja, sicher, was laberst du? Ja, sicher. Sicher, du Papagei. Was für ein Papagei denn? Bist du nicht mehr ganz dicht, oder was? Ey, pass mal auf, ey. Worauf denn? Komm, ich deine Reißsteuer Arsch auseinander. Ja, komm mal her und reiß mal meinen Arsch auseinander. Was hast du denn vor, wenn der auseinander ist? Ja, dann wirst du sehen, wenn du mir nicht bezahlst oder nicht. Aber ich kann verstehen, dass du das Bedürfnis hast, mir den Arsch auseinanderzureißen, nachdem ich deinen Arsch gepoppt habe. Ey, pass mal auf, du, ey. Du kannst da kurz labern. Was? Pass mal auf, pass mal auf. Hast du nichts anderes im Kopf? Was? Hast du mal eine Kopfnuss gekriegt? Von wem soll ich denn eine Kopfnuss bekommen? Kennst du mich nicht? Ich bin Pitbull-Ali, Mann. Was bist du? Pitbull-Ali, ich zerfleisch dich. Du bist Pitbull-Ali? Ja, Mann, Pitbull-Ali. Und du bist Dackel-Arnold. Wer ist er? Wer ist er? Du bist Dackel-Arnold. Ey, bist du Dackel? Oh, mein Kopf. Aua. Pitbull Jürgen. Bist du Dackel Arnold? Arnold? Dackel Arnold? Pitbull Jürgen, du bezahlst meine verkrummte Tür, Mann. Oder bist du Kurden Achim? Kurden Achim, oder? Ey, ey, Action Jackson, wo kommst du überhaupt her? Was? Action Jackson, wo kommst du überhaupt her? Action Jackson? Ja, du bist Action Jackson jetzt. Nicht mehr Dackel Arnold, jetzt bist du Action Jackson. Alles klar. Aus Frankfurt City, Mann. Hau Wim Bim, Frankfurt City. Ja. Yeah. Ja, da bist du stolz, ne? Ja. Yeah. Weißt du was? Du musst ja wissen, wenn du jeden Tag in die Kaiserstraße gehst. Wenn ich wohin gehe? Die Kaiserstraße. Kaiser, hey, Homie, was los? Beobachtest du uns oder was? Ja, sicher. Ja, sicher. Sicher. Sicher, mein Dackel. Aber hey, pass mal auf jetzt, geh mal rum, her, ey. Ja? Dreh mich nicht auf. Was denn? Du arschgefickter Penner, du bezahlst mir meine Tür. Ey, nicht so eine Schimpfwörter, okay? Wir können das hier auch auf einer normalen Basis regeln. Du bezahlst mir meine Tür? Ja? Die Telefonkosten hier? Ja? Die bezahlst du mir auch noch. Und kann ich das ausarbeiten? Was ausarbeiten? Ja, kann ich das abarbeiten? Ja, entweder bezahlst du oder bezahlst du nicht. Ja, kann ich das bei dir auch abarbeiten? Ne, kannst du nicht. Pass auf, mein Freund, ich hab einen Vorschlag für dich. Was laberst du denn wieder? Bist du ja, ich hab einen Vorschlag für dich, ich will mich mit dir verstehen. Holmes und ich wollen uns mit dir verstehen. Ja, jetzt hau rein. Pass auf, mein Freund. Ja. Ich hab einen Vorschlag für dich. Ja. Also du bist ja jetzt aufgebracht, wegen dem Schaden an deinem Auto, richtig? 25, ja. Ja. Also, und aus diesem Grund bin ich zu dem Entschluss gekommen, da dir das ja gefallen hat, wie wir dir reingefahren sind, arbeiten wir das einfach ab, indem wir dir noch ein paar Mal reinfahren. Ja, und dann? Was und dann? Dann müsstest einfahren. Du doch befriedigt sein. Warum wollt ihr mir mal reinfahren? Ihr bezahlt mir den Schaden, ganz einfach. Oh, nein, es gibt zwei verschiedene Arten von reinfahren. Es gibt ja, reinfahren ich, und ich, wie du und dein Bruder euch gegenseitig reinfahren, sondern wie Hums mir reingefahren ist in meine Tür. Ja, aber was, wenn ich das nicht bezahle? Was willst du dann machen? Ja, dann wirst du sehen, was ich mit dir mache. Aber wir sind zwei... Ja, dann reichst du deine Zähne aus. Aber wir sind zwei Leute. Das ist mir egal, der. Wie, machst du ja, uns beide denn? Kalt bist, oder bist, was? Bist du Herkules oder was? Ich denke, du bist Dackel Arnold. Ja, Junge, rede, nicht atmen. Junge, hör mal zu jetzt. Ja, ich höre dir zu, mein Freund. Tür, fertig. Was los, mein Freund? Ja, gut. Mein Freund, ich bin nicht dein Freund. Wer denn? Du bist doch mein Freund, oder nicht? Nichts zu tun. Bist du nicht der Hassan aus Frankfurt? Dackel Arnold? NPD-Wähler. Du bist Dackel Arnold. Du heißt Hassan und bist NPD-Wähler? Ja, sicher. Und haust du ja selber ins Tor. Wieso hau ich mir selber ins Tor? Du bist mir reingefahren, du bezahlst mir das. Ja, aber wieso willst das du denn die... Das hat nichts mit der NPD zu tun, mein Freund. Sag mal ruhig, mein Freund. Ich. Verarsch nichts, Erkan. Mach Todesblick, Alter. Ja, ja. Hey, mein Freund. Okay, pass auf. Mein Freund. Pass auf. Aber was ist denn los, mein Freund? Guck mal, ich erzähl mir mein Freund. Erzähl mir mal, was, einfach mein Freund. Einfach hin, bezahlst du meine verkrummte Tier. Wie bitte? Von meinem 325i. Was ist denn mit deinem 325i? Ach, die Tür war verchromt, ja, seid ihr reingefahren, du. Der ist die jetzt nicht mehr verchromt? Na, jetzt ist warum die nicht? Schrott, Junge. Du bezahlst mir die. Aber warum ist die denn jetzt nicht mehr verchromt? Ja, weil du die Schrott gefahren hast, oder der Hums. Wie? Ich, ja, wer denn jetzt? Ich oder der Hums? Der Hums, Mann. 325i, du bezahlst mir das. Nein, das stimmt nicht. Hums war gestern mit mir unterwegs. Ja, habt ihr euch gegenseitig den Arsch? Nein, wir haben beide deine Freundin gepoppt. Wen seine? Seine? Deine. Meine? Ja, von Dackel Arnold, die Freundin. Das war doch hier Pudelsusi, ne? Deine Freundin heißt Bumsbetty. Ey, du bist doch mit Pudelsusi zusammen, oder? Deine Freundin heißt Bumsbetty. Du bist doch mit Pudelsusi zusammen, oder? Nicht mit Pudelsusi, mit Bumsbetty. Bumsbetty? Ja. Ja? Achso, ja. Ich dachte, das hätte... Blauer BMW. Achso, blauer BMW? Ne, ein Kombi. Ein Kombi, ja? Ja. Okay. Ihr bezahlt mir meinen 325. Ja gut, pass auf, ich bezahle ihn dir. Dich tiefer gelegt. Und pass auf, ich bezahle ihn dir. Und wir machen das, wir regeln das so, dass deine Freundin, ne? Deine Freundin hat ja noch Schulden bei mir. Welche Schulden bei dir? Ja, sie war öfters mal hier und hat gesagt, Dackel Arnold, der schafft es nicht ganz. Und dann hat sie hier und, ja, und ich habe gesagt, kann sie bezahlen, wann sie will. Platzt mir langsam. Wie, was platzt dir? Ja, der Faden platzt mir, du bezahlst mir meine Tür. Das heißt, der Kragen platzt mir, nicht der Faden. Der Faden platzt gleich. Der Faden? Der Faden platzt mir. Aber ey, pass auf, der Faden platzt und... Ey, hör mal zu. Nein, Mann, der Kragen platzt und der Faden reißt. So ist das. Ey, pass auf, wenn der Faden platzt, ne? Ja. Pass auf, wenn der Faden ja platzt... Ja. Ich meine, wie kann denn ein Faden platzen? Junge. Ja, wie kann ein Faden platzen? Was du hier laberst, weißt du das? Ja. Ist mir scheißegal. Okay. Mein Freund. Okay. Ist scheißegal. Ey, willst du mich verarschen, mein Freund? Gut. Ey, und was, wenn ich mich entschuldige? Nee, gibt nichts Entschuldigung, du bezahlst mir das. Und wenn ich Entschuldigung sag? Nee, erzählt nicht. Und wenn ich Entschuldigung sag? Und wenn ich die Entschuldigung sag und die Hälfte bezahle? Nein. Und wenn ich nichts bezahle? Geh zum Anwalt, Junge. Ja, okay. Sachschaden von 3,5. Ja, gut. Ja. Okay, alles klar, dann mach's gut, ne? Ey, pass mal auf, du. Ja, was? Gib mal den Zerschan daher. Serkan heißt der. Ja, Serkan, von mir aus, ey. Was ist los, mein Freund? Was bist du denn für einer, mein Freund? Ich? Ja. Meinst du jetzt meine Nationalität, mein Charakter, mein Aussehen oder was meinst du? Also pass auf, ich erzähl dir. Ich bin ein Türke, sehe aus wie Denzel Washington, hab ein EQ von 350 und ja, bin engagierter Typ hier bei uns in Itzo. Und du, mein Freund? Ja? Was denn mit dir? Ich mein Freund. Was ist los? Aserbaidschaner. War im Dritten Weltkrieg. Ja. Ja? Ja. Hab da 35 Pakistaner erschossen. Und hast du da auch viele Schipastis gesehen? Schipastis? Ja, hast du viele Schipastis gesehen? Ich hab nur da gesehen, hi. Und hast du Schipastis? Sag ich mal, was sag ich, Junge? Ey, hast du Schipastis? Hey, mal, wo mir hi lebe, gell? Gell, hast du Schipastis? Wo mir lebe hier, da kannst du gar nicht sagen, da. Ist das denn sein Kollege oder was? Da gar nicht sagen, da. Ey, ist da, bist und du, da. Ey, Erwin, was geht? Hallo Erwin! Das ist doch Dings hier. Erwin, dich habe ich ja lange nicht mehr gehört. Erwin! Jack Russell Erwin, ne? Ja, das ist Jack Russell Erwin. Erwin, mein Freund! Mein Freund! Was, mein Freund, Freund? Mein Freund! Hey, weißt du, was du heißt das? Wir haben mit deinen Kollegen, da hau ich auf die Schnauze. Ey, du Schipasti, wir wollen keinen Stress, Mann. Robert! Was? Robert! Was? Was? Robert! Pro was? Pro was? Robert. Pro was? Robert. Was ist denn das? Red mal Deutsch, mein Freund. Robert. Ey, Digga, weißt du was? Robert. Das Ganze wird hier gerade aufgenommen. Robert. Und auf www.asldigger.de www.robert.com. Nee, asldigger.de. Aber sag mal, wie ist denn deine ASL? Hä? Wie ist deine ASL? Meine ASL? Ja. Robert.com. Nee, deine ASL. Robert. Nee, weißt du nicht, was deine ASL ist? Nee. Hä? Was denn das? Deine ASL. Hä? Gib mal diesen Hassan da zurück. Ja, was ist denn los? Wie ist deine ASL? Was ist denn ASL? Ja, ASL. Hä? A, S und L. AFL? Ja. 3,50 Meter. Wie 3,50 Meter? Ja, 3,50 Meter. Ja, das reicht nicht. Hä? Deine A, S und L. Digga, sag mal durch. Nee, ich bin voll am Schlauch jetzt hier. Weißt du nicht, was eine ASL ist? Nee. Hä? Nee. Ey, komm schon. Hi, was heißt mein Freund? Hi, Robert. Okay, Digga. www.asldigger.de kannst du den Scheiß nachher saugen, okay? Nee, soll ich mal sagen, wo? Saugen. www.amjikassan.de. Amjikassan! Kennst du www.amjikassan.com? Alles klar, mein Freund. Alles klar, mein Freund. Okay. Hau rein, denn, ne, du Spinner. Ey, pass auf. Alles klar, keine Ahnung, wer das war. Weißt du, dass er kann? Nee, ernst und Habak, Alter. Habak. Löwenzahn. Wenn jemand zu euch sagt Habak, müsst ihr sagen angenehm, Leute. Was? Was meinst du? Ich habe gesagt, wenn irgendjemand zu euch Habak sagt, Habak ist hier in Schleswig-Holstein so ein Wort für Bauer. Und wenn jemand Habak sagt, müsst ihr